Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Herr Wallraff, sind Sie profeministisch? Ja, das würde ich schon von mir behaupten, ja. Mal gucken, ob das mit der Definition von Christoph May zusammenpasst. Der war heute Morgen bei uns im Programm. Er berät Unternehmen zur Frage der Gleichstellung, wird heute sprechen zur Frage, wie werden Männer zu Feministen auf der Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik in Leipzig. Das hat er bei uns gesagt. Um sich profeministisch zu engagieren, das bedeutet vor allem, sich wie ein Verbündeter zu verhalten und nicht wie ein Eroberer. Also kurzum, man kann sich im Grunde 24/7 selbstkritisch und profeministisch verhalten. Und das bedeutet zuallererst gerade für die Männer Selbstkritik. Also ich bin als Mann hoch privilegiert und damit ich diese Privilegien abgeben kann, muss ich sie erst einmal erkennen und klar benennen. Und angefangen bei mir selbst natürlich, dann bei meinen Freunden, meinen Kollegen, meinem Vater und meinen Söhnen. Herr Wallraff, müssen wir alle zu Feministen werden? Wir als beide als Männer und 24/7 selbstkritisch sein? Also ich habe es jetzt da relativ leicht natürlich bei der Taz darüber zu sprechen, weil sich bei uns das natürlich leichter machen lässt, sag ich mal. Ich hatte auch jahrelang 2 Chefredakteurinnen schon und wir haben auch eine Betriebskultur, wo man zum Beispiel Teilzeit und Elternzeit und dergleichen nicht nur nehmen kann, sondern es wäre geradezu komisch, wenn man sie nicht nimmt. Ja. Ich bin auch über eine Vaterschaftsvertretung in die Taz geraten, da gab es noch gar nicht die staatliche Elternzeit, aber der hat ein Jahr Auszeit gemacht sozusagen zur Erziehung, dann bin ich zur Vertretung reingekommen. Das ist also in der Tat ganz normal und auch erwünscht und es ist insofern leichter und ich habe mit meiner Frau, wir beide Teilzeit, sodass wir beide eben uns auch die Kinder- und Familienarbeit teilen können. Wie gesagt, das ist aber auch leichter gesagt bei einem Betrieb, ja, der das fördert und sogar gerne sieht. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. In diesem Interview heute Morgen hat Herr May sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich Männer sich konstant hinterfragen müssen, dass er vor allem Fakten präsentieren will. Eine sehr beeindruckende Zahl ist, dass im Durchschnitt in Deutschland eine Frau im Haushalt 2,5 Stunden mehr arbeitet als ein Mann und dass diese Fakten einfach noch nicht bekannt genug seien und dass er, so sagt er dann in vielen seiner Gespräche, einen großen Aha-Effekt erzeugt. Die Frage, die sich mir dabei nur immer stellt, ist, macht man es sich nicht ein bisschen zu einfach, wenn man nur auf die Männer schaut? Weil zu den Problemen der Gleichstellung in Deutschland gehören ja auch strukturelle Probleme, Familienpolitik, die Unternehmen und es gehören ein Stück weit auch die Frauen dazu. Ja, also es gehört ja schon eindeutig, die Rahmenbedingungen machen natürlich schon was aus. Also wenn zum Beispiel sowas wie Elternzeit ganz normal wird und das sollte dann auch eigentlich mehr sein als die 3 Monate, die da für Männer sozusagen vorgesehen sind. Das sollte mehr sein und sollte noch mehr gefördert sein. Und es ist natürlich auch gut, wenn es dieses Rückkehrrecht aus Teilzeit gibt und so. Trotzdem bleibt natürlich das Problem, dass in, sage ich mal, ganz ehrgeizigen Karrierejobs Leute, die also wirklich schnell ganz groß hoch hinaus wollen, da ist es wahrscheinlich in den meisten Firmen immer noch schwierig, wenn man dann sagt, ich möchte aber nur 75% arbeiten, damit ich mich auch um die Kinder kümmern kann. Ich möchte oder muss um 16 Uhr gehen, um mein Kind abholen zu können. Wenn das Männer, vor allem Männer, auch sagen in den Firmen, ist das wahrscheinlich immer noch relativ schwierig. Da sind die Skandinavier zum Beispiel schon weitaus besser, soweit ich das mitbekommen habe, dass dort das üblicher geworden ist, auch wirklich Meetings nicht nach 16 Uhr zum Beispiel zu machen oder es jedenfalls völlig okay ist, wenn Männer da auch dann fehlen und so weiter. Also da gibt es in Deutschland natürlich schon noch einiges zu tun. Ja, also mir fallen jetzt zum Beispiel die Beispiele ein, dass Väter auch schief angeschaut werden, wenn sie sagen, ich möchte mehr als diese 2 Monate machen. 2 Monate, das ist ja okay, das gibt es jetzt seit mehr als 10 Jahren, das machen viele, macht auch nur ein Drittel eigentlich, aber damit können wir leben. Mehr, Moment mal, verfehlst du hier nicht eigentlich gerade deine eigentliche Berufung? Also diese Vorurteile, dass Väter, die sich engagieren wollen, dann auch gleich als beruflich schwach gelten, die gibt es ja immer noch. Da kannst du ja als Vater machen, was du möchtest. Ja, leider. Also ich glaube, es wird schon besser. Ich glaube, das ist halt ein langer Prozess, aber klar, auf jeden Fall ist das jetzt, wie gesagt, von der Taz aus leicht zu sagen und in, sagen wir mal, wahrscheinlich in der Autobranche oder in anderen Bereichen ist das sicherlich noch viel schwieriger. Ich kenne auch zum Beispiel ein paar Handwerker, die sich jetzt auch mittlerweile sehr viel mehr Elternzeit nehmen, wo es auch so eine Generationenfrage ist. Also ein Mann, den ich kenne, der meinte in seinem Betrieb, der ältere ehemalige Chef der Firma, der hatte damit ein Problem. Der jüngere Chef, der ist ungefähr so seine Altersgruppe, der hat das selber vorgelebt. Und das zielt ja dann auch darauf hin wieder hinab, dass, was Sie sagen, es braucht einfach seine Zeit. Tatsächlich, ja, auch wenn wir dieses Tempo eigentlich gerne sehr viel schneller haben wollen würden. Ja, und es braucht wahrscheinlich schon auch eben die sogenannten Role Models, die das vormachen. Und es braucht dann vor allem auch für die Erkenntnis bei vielen Männern, wie schön das einfach ist, diese Zeit mit den kleinen Kindern und was man da verpasst, wenn man in der Zeit die ganze Zeit nur im Büro ist oder auf der Arbeit. Also das vor allem, es muss ich mehr herumsprechen, dass es nicht nur jetzt ein Verzicht auf irgendwelche Karrierechancen vielleicht ist oder zumindest eine langsamere Karriere vielleicht, sondern es ist einfach auch eine wahnsinnig schöne Zeit, die man eigentlich nur einmal im Leben hat und die man total genießen kann, gerade auch als Mann. Ja, da sind wir jetzt irgendwie von selbst hingekommen als Väter, die da gerne Zeit mit ihren Kindern verbringen. Christoph May ging es heute Morgen auch breiter noch, eine pro-feministische Perspektive für Männer anzunehmen und er spricht darüber heute auch auf der Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik.